halt an, wieder der gleiche Mist. Die gleiche Folge, die schon jeder kennt. Alle reden, als ob Luft im Mund und keiner merkt, wie leer das alles brennt. Der Kasten spuckt nur laue Kost. Gesichter glotzen, aber sagen nichts. Aus der Gosse bis ins Abendland. Hauptsache Quote, sonst passiert hier nichts. Und jeden Tag dieselbe Show. Noch mehr Müll, noch mehr Gebrüll. Ich sitz hier nur und frag mich, ist das jetzt euer großer Stil? Wofür zahlen wir Gebühren? Wofür zahlen wir Gebühren? Nur für Wiederholungsmüll und für Dauerwerbung Tag und Nacht. Wofür zahlen wir Gebühren? Wofür zahlen wir Gebühren? Schlaue Worte, Fehlanzeige, nur noch Krach aus zweiter Hand. Da redet einer, der nicht reden kann, mit Blick wie nasser Pappkarton. Die Dialoge stolpern durch die Wand und ich verliere dabei fast schon den Ton. Jede Runde wieder Koch und Prime und irgendein Promi ohne Plan. Alles glatt, doch nichts zerdrückt grad. Wie lang zieht ihr das noch so an? Die Pausen voll mit Kaugummiverkauf und jedes Lächeln riecht nach Preis. Ich such noch Inhalt, such noch Herz, doch finde nur den nächsten Reiz. Und jeden Tag dasselbe Bild, noch mehr Schrott im schönen Kleid. Ihr verkauft uns diese Lehre und nennt es dann Gemeinheit. Wofür zahlen wir Gebühren? Wofür zahlen wir Gebühren? Nur für Wiederholungsmüll und für Dauer. Ich will Sätze, die noch tragen, wenn der Vorhang wieder weht. Gib mir Leben, gib mir Streit,